Die Vertretung der koreanischen Volksarmee in Panmunjom veröffentlichte am 2. September ein Weißbuch. Darin enthüllte sie den abenteuerlichen Charakter der aggressiven gemeinsamen Militärübung Ulti Freedom Guardian, die die USA und ihre Marionetten in Südkorea unter dem Aushängeschild der Verteidigung und des Schutzes der Freiheit jahrzehntelang eskalieren. Diesmal haben die Feinde zwar in Angst vor der härtesten Entgegnung der DEVRK den Atomkrieg nicht entfesselt und die gemeinsame Militärübung beendet, geben aber ihre dunkle Absicht zum Überfall auf die DEVRK keinesfalls auf. Wenn sich die USA und das südkoreanische Regime für die Atomkriegsübung wie Ulti Freedom Guardian weiterhin einsetzen, werden sie dafür am schmerzlichsten, jämmerlichsten und teuersten büßen.